Als Kind habe ich meinen Vater gemalt in einem blauen Anzug mit goldenen Knöpfen und einer Kapitänsmütze am Steuer eines Feuerwehrschiffes. Die Bullaugen leuchteten in der Bordwand. Ich glaubte, mein Vater käme aus dem Meer. Corinna Schnabel, ein Brief zum 90. Geburtstag meines Vaters. Berlin-Charlottenburg, eine Seitenstraße. Alte Bücher, Marken, Schilder, Stempel, Zinnfiguren, Restaurants. Der magere ältere Herr mit dem Krückstock, das war er. Ernst Schnabel, mein Nachbar. Ich habe die drei großen Ozeane gesehen, die sind leer. Ich habe Amerika gesehen, die Hälfte ist Gebirge und Wüste. Griechenland ist ein Gebirge, der Balkan, Kars. Ich habe Indien gesehen, die Hälfte Gebirge und Wüste. Persien, ein Mondgebirge. Arabien, Wüste. Dieser letzte Reisende war einmal berühmt. Deutschland kannte seine Radiostimme. Doch am Ende blieben ihm nur 150 Meter Hundekot verschmierten Trottoirs. Da zog er seine Bahn zwischen den Passanten südwärts bis zum Rand der Welt. Grohlmann, Ecke Kantstraße. Er war halbseitig gelähmt. Mein Nachbar starb im Jahr 1986. Ein kleines rotes Radio auf dem Bauch. Ernst Schnabel, ein Mann im Wettlauf mit der Zeit. Feature von Helmut Kopetzky. Er war Stammgast in der Kneipe, in der ich gearbeitet habe. Er war ein eleganter Mann, aber alles mit einer gewissen Lässigkeit. Klaus Lindemann, der Feature-Regisseur im Sender Freies Berlin. Diese Haltung, diesen Habitus hat er immer gehabt, auch wenn es ihm ganz schlecht ging, hat er immer, war er sehr stolz und hat immer sehr versucht, das Äußere zu wahren und die Haltung zu wahren. Wenn du von Schnabel sprichst, musst du von einem Mann sprechen, der eine ganz bestimmte Lebensart hatte. Das heißt, um ihn war ein Flair, ein Fluidum, was breiter als die sichtbare Person war. Das ist Peter Leonhard Braun, Autor und Schrittmacher des Radiofeatures. Ich sag's mal jetzt ganz konkret. Ich studiere in der Unschuld meines frühen Geistes Zeitungswissenschaften. Und unser Professor Emil Dovifat spielte uns also etwas vor, was er Feature oder Hörbild nannte. Und da waren also Beispiele von Schnabel dabei. Ich hatte keine Ahnung, dass ich später mal selbst im Feature landen würde. Das war zutiefst beeindruckend. Wenn er also zum Beispiel in der Nachkriegszeit die Sendung über den 29. Januar 1947 machte und eine ganze Bevölkerung aufrief, darzustellen in kurzen Mitteilungen schriftlich, was sie an diesem Tag erlebt haben. Und er schafft es also, wie so eine Art Zauberspiegel, diesen Nachkriegswinter in seinen Nöten, die Familien in ihren Zerbrochenheiten darzustellen. Das heißt also, er hat in diesen frühen Zeiten die Hochzeit eines Mediums, eine schicksalhafte geschichtliche Epoche und einen Höhepunkt seiner eigenen Fähigkeiten kombinieren können. Nordwestdeutscher Rundfunk, Hamburg. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 24 Uhr. In dieser ersten Minute des 29. Januar 1947 befand sich die Erde zwischen dem Winter- und dem Frühlingspunkt ihrer Jahresbahn. Genau gesagt, sie hatte sich um 38 Tage vom Winterpunkt entfernt und flog auf den Frühling zu, von dem sie noch 53 Tage trennten. Es herrschte in Europa einer der schlimmsten Winter, deren man sich entsinnt. Viele Menschen lebten im Elend, einem Elend, das größer war als zu anderen Zeiten. Seit dem Kriege waren noch nicht einmal 2 Jahre vergangen. Und dieser Krieg hatte Not und Zerstörung in alle Welt gebracht. Und es kamen ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 40.000 oder 50.000 Zuschriften. Und aus diesen endlos vielen Zuschriften hat er dann, ja, was gemacht. Alfred Andersch hat mal aus einem anderen Anlass gesagt, der Sender hatte eine Dokumentation bestellt und er bekam ein Epos. Nicht? Und genauso war das hier auch. Hermann Naber, er war Leiter des Hörspielprogramms im Südwestfunk. Er selber hat in Moderationstexten zu dieser Sendung gesagt, das ist nur Journalismus. Aber es war etwas ganz anderes, nämlich es war eine große, epische Erzählung. Über weite Strecken wirkt das wie ein Hörspiel. Das ist ja auch wie ein Hörspiel produziert worden. 150 Schauspieler. Und das war die erste Sendung, die damals von der BBC aus dem noch besetzten Deutschland übernommen wurde. Der Soldat Fritz Unruh, geboren am 17.08.1907 in Keitjenen, sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoschen, Kreis Heiligenbeil. Sie hörten den Suchdienst. Wir bitten die Hörer die Auskunft über den Verbleib der... Als ich noch besser angezogen war, hat mich manchmal ein Ami oder eine Russe für die Nacht mitgenommen. Da gab's zu essen ein paar Zigaretten. Aber meine guten Klamotten sind hin und seitdem ist auch das vorbei. Den nächsten Winter mache ich nicht mehr mit. Wenn ich bis dahin nicht irgendwo gelandet bin, mache ich Schluss. Pfeife auf den ganzen Dreck. Das wenige Licht, das von den Städten emporsteigt, es ist viel weniger als früher, wo es in roten Wolken über ihnen am Himmel stand. Nun verlöscht also auch das wenige Licht noch. Und die Häuser liegen im Dunkeln, und die Kirchen und die Friedhöfe. Und zwischen den Gräbern sind welche mit Holzkreuzen, auf denen Stahlhelme hängen. 6 Gräber mit Stahlhelmen auf den Kreuzen und dem Datum 2. Mai 1945. Und wenn man den Schnee von den Stahlhelmen schüttelt, dann sieht man, dass sie noch nicht einmal verrostet sind. Schnabel war ja ein sehr stolzer Mann. Wenn du im Krieg ein Minenboot kommandiert hast, das heißt immer mit dem Arsch auf dem letzten Ticket gesessen hast und die Verantwortung gehabt hast für eine Mannschaft, dann hast du eine bestimmte innere Würdigkeit und Fertigkeit erreicht, die dir hinterher nie wieder jemand nehmen kann. Er ist erzogen worden in der Fürstenschule in Meißen mit einem Stipendium der Familie Hardenberg-Novalis. Gudrun Schnabel, Sie waren 28 Jahre lang verheiratet. Er konnte nicht studieren, weil kein Geld da war und es schien ihm die einzige Möglichkeit, zur Seefahrt zu gehen. Die Fürstenschule St. Afra, 130 Zöglinge. Grün-silberne Schülermützen. Der Mitschüler Peter von Zahn schreibt vom Ledergeschmack des Brotes, von den Chorälen im gotischen Speisesaal. Der lutherische Glaube wurde in seiner ganzen Wucht verabreicht. Und es war kein Wunder, dass so viele meiner Kameraden zu protestantischen Zynikern wurden. Und? Wir waren selbstgenügsam, abweisend und elitär. Und er ging zur Seefahrt, nämlich auf das Schulschiff der christlichen Handelsmarine, Großherzogin Elisabeth. Ein Seemann aus Sachsen, geboren in Zittau, September 1913, Kaufmannssohn. Er war einerseits ein Außenseiter und war es auch wiederum nicht. Ich glaube, da sind wirklich zwei Seelen in einer Brust. Er hat Ihnen sehr viel geschrieben, auch während des Krieges, sagten Sie am Telefon. Er hat jeden Tag geschrieben. Schiffe und Sterne, diese ganzen Sachen hat er geschrieben, auf der Brücke oder, also immer auf seinem Schiff. Und ich glaube, es war die Zeit, wo die Flieger oder die Seeleute vorwiegend mit Pervitin lebten. Und wo er oft 50 Stunden nicht zum Schlafen kam und wo sie also völlig überdreht waren. Und jede freie Minute, wenn er irren konnte, hat er sich hingesetzt und geschrieben. Tagebuchblätter aus dem Jahr 43. Die Schrift tanzt und schlingert. Schwere See wahrscheinlich. Eben starke Einflüge von Feindmaschinen, eine sternenlose Nacht, während... Unleserlich. Mit Fallschirmen... Unleserlich. Aus den brennenden Flugzeugen im Augenblick vor dem Aufschlag ein grausiges, beinahe unbegreifliches Bild. Sie wurden ja angegriffen auf ihrer Strecke nach Rotterdam. Er ist ja einmal ist er untergegangen mit einem Schiff und das zweite Mal ist er sehr verwundet worden und es waren viele Tote, aber diese Medaille, die hat er bekommen. Das war das Verdienstkreuz, nannte sich das, glaube ich, für Rettung von Schiffbrüchigen. Ernst Georg Schnabel, eingezogen am 1.9.1939, seit 1.9.41 Kommandant auf dem Vorpostenboot 1103 bis zum Untergang am 29.05.1942, danach V1107. Kriegsabzeichen für Minensuch, U-Boot, Jagd und Sicherungsverbände. Im Namen des Führers verliehen an Bord, 6. Mai 1940. Dem Oberleutnant zur See der Reserve das Deutsche Kreuz in Gold, 17. Juni 1944. Gezeichnet Großadmiral Dönitz, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Verwundetenabzeichen in Schwarz, 10. August 1944. Diese Urkunden enthält ein kleiner gelber Plastikordner. 2 Tage lang bin ich allein mit dem Nachlass meines früheren Nachbarn im kirchenstillen Lesesaal des Literaturarchivs in Marbach am Neckar. Eine helle klimatisierte Handschriftengruft. Roter Karton 1, gelbe Mappe 2. Sehr geehrter Herr Schnabel, die Wochenzeitung Das Reich kauft 2 Kurzgeschichten. Mit besten Grüßen, Heil Hitler. Der Fischer Verlag schickt den Kolumbus-Roman des jungen Autors respektvoll leider zurück. Ihr sehr ergebener Peter Surkamp. Der erste Terminkalender nach dem Krieg, selbst gemacht in grauem Segeltuch. Ich kam zur Hörspielabteilung erstmal so als freier Mitarbeiter, als Sprecher. Und da war Ernst Schnabel Dramaturg 1946. Gerlach Fiedler, Regisseur und Weggefährte. Ich konnte mit ihm sehr gut. Wir ist so nach einer gewissen Zeit, sagte er plötzlich zu mir, wenn man sagt, Gerlach, es lässt sich besser sagen, du Arschloch als sie Arschloch. Wollen wir dabei bleiben? Das war Schnabel. Das folgende Kapitel spielt wieder in Hamburg, in der großen und wilden Zeit des Nachkriegsrundfunks, im NWDR. Es ist so, dass wir natürlich alle vom Krieg geprägt waren. Aber wir haben natürlich alle gehofft, dass jetzt die große Freiheit über uns hereinbricht und wir also alles machen können. Wir haben ja alle beim Rundfunk angefangen schließlich und das Fernsehen kam erst etwas später. Dann wurde ja nachher auch Ernst Schnabel Intendant und er wollte eigentlich gar kein Intendant werden, hatte gar keine Lust Intendant zu werden, wollte lieber Programme machen und als alter Schnellbootkommandant hat er wahrscheinlich dann gesagt, einer muss hier das Kommando übernehmen. Er hat immer wieder solche Posten übernommen. Wenn Sie mich wieder so fragen, idiotischerweise auf der anderen Seite Gott sei Dank, dass er es gemacht hat. Ein Intendant in Blue Jeans. Sind Sie gerne Intendant gewesen? Nein. Furchtbar, das hat mir mein ganzes Leben versaut. Er hat sich selber sozusagen für den NDR geopfert als Intendant. Aber er hat immer darauf bestanden, ich muss meine Sendung machen. Er hat seine Feature gemacht und hat auch darauf bestanden, dass er das machen müsste, sonst würde er sofort abtreten. Also er wollte auch nie mit Rente und mit sonst was, also stand er überhaupt nicht drauf. Er wollte kein Beamter sein und er hat einen Vertrag gehabt mit täglicher Kündigung. Aus Schnabels Terminkalender. 16.02.1954, Tarifverhandlungen mit Grimme und den Gewerkschaften. 17.02. Herzinfarkt. 19.02. Krankenhaus Altona, H und T zu einer Etatbesprechung. 25.02. Entlassung. 26.02. Mit dem Frühzug nach Köln, Programmsitzung. 7. April. Arkona. Die ersten 6 Platzrunden, 109 Minuten, 15 Landungen. Ernst Schnabel lernt fliegen. Naja, er ist geflogen, um seine Angst zu überwinden. Und er ist geflogen, um zu schauen. Also um auf die Erde. Er hatte auch eine Liebschaft mit der Erde. Elisabeth Plessen, Schriftstellerin. Gefährtin Ernst Schnabels in den 60er und 70er Jahren. Er hat auch einige Literaten hin und wieder mitgenommen. Nur Reich-Ranitzky hat sich, glaube ich, geweigert. Der hatte Angst. Sie sind auch mit ihm geflogen? Ich bin auch mit ihm geflogen. Wir sind in der Schweiz geflogen, wir sind über den Lago Maggiore geflogen. Ja, wie hat man sich Schnabel als Piloten vorzustellen in der Kanzel? Naja, war so ein bisschen natürlich auch ein Spinner, ein Träumer. Ja, ich meine, als Seemann, auch selbst als Kommandanten, kann ich mir ihn gut vorstellen. Also hatte alles under control. Höher als also 3000 Meter ist er nicht geflogen, weil dann wurde einem etwas schummerig. Zumal nach seinem Herzinfarkt. Ja. Am ersten Tage hat's geregnet. Es goss, als ich frühmorgens zu meinem Fenster in dem kleinen Flugplatzhotel hinausschaute. Der Windsack hing am Mast, nass und schlaff wie eine verblichene Kranzschleife 3 Wochen nach dem Begräbnis. Nicht gut anzuschauen. Ernst Schnabel, Geschichte vom Fliegenlernen. Der dritte Tag. Endlich findet sich im Flugbuch des Verfassers eine erste sachliche Eintragung. Datum? Mittwoch, den 7. April. Flugzeugtyp? Piper. Nationale Kennzeichen? HB-OCR. Abflugort? Ascona. Uhrzeit? 10.25 Uhr. Landung? Ascona um 11.05 Uhr. Insassen? Herr Dugu und ich am Doppelsteuer. Dauer des Fluges? 40 Minuten. Zahl der Landungen? 5. Er war ja verhältnismäßig jung. Er hatte mit 39 seinen Herzinfarkt und da war er 40. Und da hat er sich gesagt, also bleibe ich nun für immer ein Krüppel und ist für mich die Welt erledigt? Und es ist ja grauenvoll. Also ich muss irgendetwas tun. Gudrun Schnabel. Passen Sie also mal auf, meine Damen und Herren. Setzen Sie einmal zurück. So, ja. Und die Beine nicht überschlagen. Fuß neben Fuß auf den Boden setzen, in etwa 30 Zentimeter Abstand voneinander. Ja, besten Dank. Das machen Sie ausgezeichnet. Und nun nehmen Sie bitte die linke Hand ein wenig und fassen Sie mal nach einem kleinen schwarzen Knopf, den Sie sich links neben Ihrem Stuhl, gut erreichbar, angebracht denken müssen. Das ist der Gashebel. Und Sie müssen ihn sanft und mit viel Gefühl bedienen. Schieben Sie mal ein paar Zentimeter nach vorn. So, ja, Vollgas und wieder zurück. Besten Dank. Sie sehen, wie das funktioniert. Er hat da in Ascona gesessen und hat sich da anschnauzen lassen von seinem Fluglehrer. Und er hat furchtbar geschwitzt und Angst gehabt. Und wir als Bodenpersonal haben mit Angst gehabt, aber er war dann unglaublich glücklich, also was weiß ich, aus irgendwelchen Tälern heraus in der Rückenlage fliegen konnte oder, ja, ich glaube, er war glücklich. Alles in Ordnung, also los. Na? Nein, wenn Sie kein Gas geben, geht's natürlich nicht los. Sie müssen doch mitmachen, alle. Schieben Sie den Knopf links nach vorn. Ja, mehr. Ganz bis zum Anschlag vor. So ist gut. Und schon rumpeln Sie voran und nun auf die Seitenrichtung aufpassen mit den Füßen. Sie müssen links drücken mit dem Fuß, wenn Sie zu weit nach rechts kommen. Ja, so. Und die kleine Kiste rast über das Rollfeld. Holprig, was? Ist aber gleich vorbei. Und jetzt ziehen Sie den Knüppel wieder einen Zentimeter zurück. Aber wirklich nur einen Zentimeter. Und die kleine Kiste macht einen flachen Satz und tippt noch einmal mit den Rädern auf. Und jetzt... Sehen Sie, wie der Boden unter Ihnen wegsackt? Sehen Sie das? Und die Bäume kommen näher. Die Bäume des Golfplatzes. Keine Angst, die sind noch weit weg. Ruhig mehr Fahrt aufnehmen, ja. Und jetzt können Sie am Knüppel ein bisschen ziehen. Noch ein bisschen. Und die Bäume und der ganze Golfplatz versinken in der Tiefe. Und der Lago Maggiore kommt. Er war kein Held. Aber er war ein Mann, der man wusste um die Dinge und also soweit wie es überhaupt nur geht, versuchte die Dinge auszuschöpfen. Also wenn ich jetzt ganz böse wäre, würde ich sagen, ein Mensch, der kaum mit sich selber zurechtkam, wie soll er dann erst mit anderen Menschen zurechtkommen können? Und das war, glaube ich, sein Problem. Das Wichtigste für ihn, seine persönliche Freiheit. Taschenkalender für das Jahr 1956. Blauer und roter Kugelschreiber, winzige Schrift. 9. Januar. Schlechter Schlaf, ganzen Tag vergeblich gearbeitet. 10. Januar. Im Stoff muss doch ein roter Faden stecken. 11. Januar. In einem Zug 10 Seiten. Mein Gott, was ist das für ein Beruf, in dem ein paar verzweifelte Tage mit diesem Gefühl bezahlt werden? Mir kommt das manchmal vor, wenn ich mich so damit beschäftige, auch wenn ich seine Texte lese und überlege, alles, was er getan hat, dass sein ganzes Leben eigentlich eine ständige Selbstüberwindung oder Selbstherausforderung war. Ja, er hat sich immer herausgefordert und er wollte immer etwas Neues machen. Er wollte auch beim Schreiben, also bei den Features, immer wieder hat er versucht, eine neue Form zu finden. Und das ist ihm ja auch sehr gelungen. Er war unermüdlich. Er war auch ein so neugieriger Mensch, wie ich selten jemanden kennengelernt habe. Dienstag, 21. Februar 1956. Ich komme und komme über die Klippe nicht hinweg. Am Buch geschrieben, wahrscheinlich sinnlos. 8. Mai 1956, bin in schlechter Form. Selten. Fauler Tag mit guter Laune, ganzen Tag in Büchern gebummelt. Musil und Ovid gelesen. Tag in der Sonne. Er hat sich auch gequält. Ich erinnere mich an nächtelange Quälereien, wenn er mit dem Text nicht zurande kam. Er hat gerne in der Nacht gearbeitet und morgens, wenn dann die Vögel anfingen zu singen, dann ging er ins Bett. Und es waren oft, am Ende unserer Zeit meine ich, waren es verzweifelte Nächte, weil er nicht weiterkam. Und er konnte dann auch nicht aufgeben. Er konnte nicht sagen, also gut, jetzt lasse ich's oder ich gehe spazieren, sondern er saß dran und wiederholte und wiederholte und warf eine Seite nach der anderen weg. Er kämpfte. Ja. Und das war manchmal also sehr traurig mit anzusehen. Montag, 23. November 1959. Nichts. 29. November. Nichts. 30. November. Nichts. Dienstag, 1. Dezember. Keine Zeile. Mittwoch, 2. Dezember. Es ist zum Verzweifeln. Donnerstag, 3. Dezember. Nichts. Freitag, 4. Dezember. Vorgestern kam die brasilianische Ausgabe der Anne Frank, heute die argentinische des 6. Gesangs. Aber es kommt mir wie posthumer Erfolg vor. Tiefe Depression. Er hat ja getrunken, er hat geraucht, er hat Psychopharmaka geschluckt. Brauchte er das zum Schreiben? Ja. Und das verträgt dann einen Körper auf die Dauer, weiß Gott nicht. Aber ich meine, das war in den späteren Jahren, war also Anfang der 70er Jahre. Das hat natürlich auch ein bisschen was Verzweifeltes, ne? Er stand ja sich selbst doch sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber. Immer. Immer, ja. Er ging nach Paris, er ging nach Ischia, er ging nach Stromboli, er ging nach Südfrankreich. In der Hoffnung, wenn er den Standort wechselt, dass ihm dann die Einfälle kämen. Sonntag, 6. Dezember 1959. Nichts hilft mir mehr, auch Pervitin nicht. Schon seit Istanbul habe ich mit Pervitin immer nur alles verschlimmert. Ich weiß nun nicht, wie er seine früheren Texte verfasst hat, aber ich würde ihn eher als einen Somnambulenschreiber bezeichnen. Das Eigentliche ist, dass er sich zu sich selbst durchstellt, sich zu sich selbst verbindet und eine Art Strom herzustellen, was ja letztlich mit dem Hörer dann kommuniziert. Das muss der erschöpfende Prozess gewesen sein. Es ist doch, als ob dich jemand betastet, wenn du seinen Texten zuhörst. Das ist doch auch eine direkte Berührung. Das ist ja auch nicht nur Sprache, es ist einfach eine Person. Das ist ja eben diese Magie, wenn er selbst spricht. Das hat eine Weichheit, eine Differenziertheit und einen wunderbaren, murmelnden Fluss so im Ganzen. Er war ein Barde, er war ein Sänger. Jemand, der sieht, jemand, der denkt und jemand, der auszudrücken in der Lage ist. Und so haben wir dieses Phänomen, dass diese merkwürdig weiche und suggestive und sich auch immer wieder verzögernde Stimme Riesenerlebnisbögen darstellt. Also das hat er doch herzustellen versucht. Er hat doch die Krallen sozusagen in sein Publikum schlagen können. Und jetzt und überhaupt in diesem Augenblick möchte ich gerne etwas Ruhe haben, um ihn zu spüren, den Augenblick. Ich habe nämlich 25 Jahre lang auf ihn gewartet. Und außerdem weiß ich, dass es ihn, ja, dass es überhaupt einen Augenblick, der sich mit diesem messen könnte, in meinem ganzen Leben nicht wieder geben wird. Und er ist doch gleich vorbei, der Augenblick. In 4 Minuten spätestens. Ich muss gleich auf Gegenkurs gehen. Aber einen Moment lang will ich mir das noch einmal klar machen. Ich bin in der Luft. Allein. Allein in der kleinen Kiste aus Plexiglas und Bespannungsstoff. Mein Gott, ich glaube, das ist jetzt ganz genau die Mitte meines Lebens, dieser Moment. Und jetzt will ich auf Gegenkurs gehen. Also, dass er also jemand gewesen ist, der wahnsinnig mit seinen Sachen zu ringen hatte, das glaube ich schon. Aber das Entscheidende ist doch gewesen, diese innere Verströmung, sage ich, Braun. Hier sind die Funkhäuser Hamburg und Hannover im Nordwestdeutschen Rundfunk mit dem 3. Programm. Es ist Heiligabend, Heiligabend 1954, und es ist 18 Uhr. Was hier vor einer Minute begonnen hat, das 3. Programm der Funkhäuser Hamburg und Hannover im Nordwestdeutschen Rundfunk, rechnet mit neugierigen, erwartungsvollen und zufälligen Hörern und wird für den Augenblick und vor allem in seiner noch etwas ungewissen Zukunft ganz von ihnen leben. Es rechnet nicht mit Hörern, wie ich sagte, sondern mit Zuhörern. Das war Schnabel ein Meister, da drin alles an diesen Sachen zu organisieren. Der hat immer ungeheure Sachen bewegt. Schnabel und der Rundfunk. Er hat ja gebrannt für das Medium. Und er hat ja sehr früh angefangen zu leiden unter diesem Zwang zur Verflachung. Der Mann ist dort Intendant geworden. Mein Gott, das ist was. Und er wirft denen den Bettel hin, weil seine ursprüngliche Auffassung, wie man Radio zu machen hat, als ein Ausdruck von Fachwissen, von Ethik, von Verantwortung, plötzlich mit völlig anderen politischen Überlegungen konfrontiert wird. Das Radio wird also begriffen als ein Ausdruck politischer Macht, geht also in die Hände oder in die Wirkungsbereiche von Parteien über. Und dieser Mann, und hier muss ich dann wirklich sagen, dieser innere Gentleman steht auf und verlässt den Raum und verlässt diesen unglaublichen Posten eines Intendanten im Nachkriegsdeutschland. 1955, Schnabel kündigt seinen Vertrag. Er kommt jetzt also zum SFB und macht dort das 3. Programm. Mit Herrn Ernst Schnabel wird folgender Vertrag geschlossen. Paragraph 1, der NDR strahlt gemeinsam mit dem Sender Freies Berlin das 3. Hörfunkprogramm aus. Herr Schnabel wird gemeinsam mit Herrn Liebermann als Herausgeber dieses 3. Programms tätig sein. Paragraph 3, der NDR zahlt Herrn Schnabel für seine Tätigkeit ein Jahreshonorar von 24.000 D-Mark. Eine Tätigkeit vor dem Mikrofon wird nicht besonders honoriert. Wir waren 3 Jahre wirklich intensiv zusammen an der Bearbeitung dieses 3. Hörfunkprogramms, 62 bis 65. Und dann eben Beginn des 3. Fernsehprogramms, die Lesebühne, die Gerlach Fieler in der Regel inszeniert hat. Hans-Peter Krüger, er war zuletzt Leiter der Abteilung Kulturelles Wort im Sender Freies Berlin. Also Schnabel hatte vor allen Dingen, was die Moderne angeht, eine erstaunliche Bildung und Kenntnis. Also in unserem Programm ist zum Beispiel Joyce war sozusagen eine regelrechte Größe. Wir haben die ersten sagen wir mal, längeren Passagen des Ulysses, ich glaube, monatelang vorgelesen. Celan hat zum Beispiel diese Shakespeare-Sonette für das dritte Programm übersetzt und Hildesheimer war einer seiner Favoriten in der Gruppe 47 und deshalb auch bei uns im Programm. Und Böll war natürlich auch einer sozusagen unserer Hauptagenten in dieser Zeit, also zum Kennenlernen englischer Literatur. Ich meine, was diese männliche Haltung und diese gewisse Unerbittlichkeit betrifft, sind ja seine literarischen Vorlieben ziemlich eindeutig. Also von Joseph Conrad bis Hemingway. Ja, ja. Deshalb fand ich es ja so erstaunlich, also diese, vor allen Dingen Proust, also ich meine, das ist ja nun das Gegenteil von Hemingway, um es mal platt zu sagen, ja. Und dass er da also derartig genau Bescheid wusste und also bis in die kleinsten Nuancen hinein, das war für mich eine erstaunliche Erfahrung. Also wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, wo die Rolle oder der Platz von einem Ernst Schnabel in der heutigen Medienlandschaft wäre, ist da überhaupt irgendwo ein Platz für ihn? Ja. Sehe ich weit und breit keine Möglichkeit. Das müsste ihn alles eigentlich fürchterlich deprimieren. Also ich glaube eher, dass er sich, was er dann ja auch getan hat, zurückziehen wird auf sein Gewerbe. Er hat ja auch Inseln sehr gerne gehabt, Insel, offenbar. Ja. Und auf eine Insel oder auf ein großes Schiff. Und er wird dann doch nochmal von dort seine Sicht auf diese Welt ausbreiten. Aber es war damals schon nicht seine Welt. Es gab einen Satz für einen Redakteur, einen leitenden Redakteur beim NDR, dem vom Programmdirektor gedacht worden ist: Bitte gewöhnen Sie sich dran, die Zeiten von Eggebrecht und Schnabel sind vorbei. Ja, Punkt. Das ist doch typisch. Ja, dass einem so etwas gesagt wird. Und das ist doch das, da müsste der Schnabel im Grabe umdrehen. Die Antwort auf die Frage, was würde heute Schnabel, der wäre gar nicht möglich. Der wäre gar nicht möglich. Diese Klasse, dieser Anspruch, der damals von Schnabel und uns allen erhoben wurde, der zählt ja heute gar nicht mehr. Sehen Sie, Ernst Schnabel hatte mal beantragt, in ein Hurrikanflugzeug einsteigen zu dürfen. Ein Aufklärungsflugzeug der US Air Force, das in karibische Wirbelstürme eindringt, um deren Eigenarten und Verlauf zu erforschen. Er lag in Altona in Hamburg im Krankenhaus. Und dann kam da in diesem Krankenhaus, ihr Herzinfarkt, plötzlich nach 50 Jahren die Genehmigung, Ernst Schnabel, Sie dürfen in das Hurrikanflugzeug einsteigen. Der hat sofort Ja gesagt. Da hat der Professor gesagt, sind Sie denn überhaupt noch Ihrer Sinne mächtig? Sind Sie geistig? Ich sagte, nee, das ist doch ganz egal, da habe ich ein schönes Leben gehabt, wenn ich da oben sterbe, ist ja auch nicht, was will ich mehr? Das war eigentlich Schnabel. Ich habe es gewagt. 7.32 Uhr. Da sie sich dem Zentrum des Hurrikans näherten und die Federbänder, die Schaufeln der großen Turbine in immer spitzeren Winkeln durchstießen, dauerte es immer länger, bis sie eine Wand passiert hatten. Die vierte oder fünfte, in der sie jetzt steckten, schien nicht mehr aufhören zu wollen, und es schüttelte sie durch. 7.34 Uhr. Ich fahre zurück, ein zitronengelbes Licht fetzt durch die Kanzel, die Windschutzscheibe verfärbt sich rosa, gelb, silbern, reiner Glanz. Der letzte Schlag trifft uns und ich taumle gegen die Wand. Dann liegen wir still und wie ein Brett in der Luft. Über uns Sonne, vor uns eine Halle, ein ungeheurer Dom aus schwellenden Marmorwänden, unter uns die Federbänder des Hurrikans, die sich in der Mitte des Doms schließen, als wäre er mit gemusterten Marmorfliesen ausgelegt, ein Labyrinth wie ein Charter, die vollkommenste Spirale. Und zwischen den weißen Bändern die See, jetzt frei von Schaum. 7.45 Uhr. Wir sind im Auge des Hurrikans. Ernst Schnabel in seinem Feature Hurricane, ein karibischer Wetterbericht. Und etwa um die gleiche Zeit notiert er in sein Tagebuch: Ich arbeite wie andere saufen, aber dann lässt die Kraft nach. Sie versagt so schnell und ich stehe vor mir selber wie vor einer schwarzen Wand. Jeden Tag geschieht es. Ich weiß, dass ich jetzt auf die Katastrophe zusteuere. Was in mir noch aushält, muss zerbrechen. Manchmal spüre ich schon den Schmerz, mit dem es bricht. 19. August 1965, Aguadilla, Puerto Rico. Keine Post von niemandem. 23. August. Ich bin so versunken in mich hinein, dass ich längst erstickt sein müsste. 24. August 1965. Ich glaube, ich werde verrückt. Und 8 Wochen später? Ich kann nicht mehr. Ich stelle das Telefon ab und nehme Schlafmittel. 6. November 1965. Während R hinunterging, habe ich die Tabletten eingenommen, alle. Und unten haben wir uns noch einmal geküsst und sie ist weggegangen. Es war kein Bedauern in mir und kein Wunsch, etwas rückgängig zu machen. Ich bin am Mittwochmorgen um 9 Uhr wohl aufgewacht. Trauriger bin ich nie gewesen als in diesem Augenblick. Ich war gefesselt. Und 6 oder 8 Leute arbeiteten an mir. Links von mir lag ein Mann, der sich erhängt hatte, in einem Sauerstoffzelt, blau-rot, vielleicht noch lebend. Ich weiß, dass ich es nie wieder tun werde. Diesen Weg gibt es nur einmal. Und ich bin traurig, dass ich lebe. 3 Jahre später. Wir waren gewarnt, das kann man sagen. Das erste, was ich über 13 Reihen Köpfe des vor mir platzierten Publikums sah, war ein Bild Che Guevaras und eine Faust, die hineinschlug und es herunterriss. Und ich empörte mich. Ernst Schnabel nach der geplatzten Welturaufführung des Oratoriums »Das Floß der Medusa«, Musik Hans-Werner Henze, ein Auftragswerk des Norddeutschen Rundfunks. Kapitalismuskritik im historischen Gewand. Und die Zeitgeschichte explodiert 1968. Die Studentenunruhen. Und Schnabel reagiert darauf und betrachtet sich im Grunde als ein Verbündeter der studentischen Bewegung. Die, das sage ich jetzt in Klammern, will aber eigentlich ja nicht von ihm wissen. Er ist für sie auch nur so ein halb warmer, halb seidener Vertreter der Herrschaftsschicht. Klammer zu. Dass das Poster von Che Guevara zerrissen wurde, das haben sich die APO-Studenten nicht gefallen lassen. Der ganze Muff war in der Halle und dann ging es los. Da kam Polizei rein und hat die Schnabel während der Aufführung vor die Polizei geworfen sozusagen. Der hat, ist ja wie ein rausgetragen worden. Mit so, ja. Da hat sich kein Mensch für ihn verwandt. Das habe ich alles miterlebt. Diesen ganzen Skandal und Zusammenbruch, als Ernesto dann abgeführt wurde und ihn Polizisten durch die Glastür warfen und abtransportierten. Und er dann gefangen saß in dem Polizeigebäude und ich dann mit seinem Bruder hinfuhr, um ihn wieder auszulösen. Sie haben das Floß der Medusa Che Guevara gewidmet. Stehen Sie auch heute noch zu dieser Widmung? Natürlich. Er stand dahinter, durchaus stand er dahinter. Wenn er was unterschrieben hat, meinte er es auch so. Am 17. Juli 1816 vor 7 Uhr morgens sichtete die Brigg Argus das Floß der Medusa. Der Mulatte Jean-Charles, der den Blick auf das rettende Schiff gerichtet, den roten Fetzen geschwenkt hatte, lag in Agonie, als man ihn barg, und ist nicht mehr erwacht. Die Überlebenden aber kehrten in die Welt zurück, belehrt von Wirklichkeit, fiebernd sie umzustürzen. War ja auf der einen Seite politisch, ja, er war in der Wolle gefärbter SPD-Mann, aber das ist schon zu viel gesagt, weil auf der anderen Seite konnte er äußerst radikal auftreten, also vor allen Dingen, wenn es um die Vergangenheit ging, also er war ein wirklich ernsthafter Antifaschist geworden, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat ihn die DDR irgendwie furchtbar angemistet, ja, also bis ins Körperliche hinein. Ja. Aber Schnabels politische Haltung war doch mehr Gesinnung eigentlich als Politik. Ja, ja, ja, es war Gesinnung. Ein Gefühl für Anstand, für Gerechtigkeit. Also auch als er dann versuchte, den Studenten beim SFB ein Podium zu verschaffen. Zwischen dem Intendanten Basich und ihm entflammt, noch nicht mal entzündet, entflammt in ganz kurzer Zeit aus einem Nichts ein existenzieller Streit. Sehr geehrter Herr Barsich, dass die außerparlamentarische Opposition marxistisch ist, weiß jedermann. Nur aus der Beantwortung von Detailfragen aber wäre es möglich gewesen, endlich einmal herauszufinden, wie stand- und sattelfest und von welcher Art dieser Marxismus ist. Lieber Herr Schnabel, ich lege den größten Wert darauf, dass wir die Studenten in einer umfangreichen Sendung wie geplant zu Wort kommen lassen. Da es um die Sache geht, sollte man alle Empfindsamkeiten zurückstellen. Mit verbindlichen Grüßen, Ihr Franz Barsich. Doch Schnabel verlässt den Sender Freies Berlin. Den Kulturpreis der deutschen Industrie, 8000 D-Mark, stiftet er zur Verteidigung jener Studenten, die das Floß der Medusa in Hamburg versenkt hatten. Sehr geehrter Herr Barsich, ich habe den SFB nicht gerne verlassen. Es ist auch kein Spaß, jetzt schon zu wissen, dass alles, was ich hier gemacht habe, nun kaputt geht. Ich bin ein alter Seemann, ich habe mein bisschen Lebensmoral auf dem Segelschiff gelernt. Ich kann einfach nur in reiner Luft arbeiten. Ich bin so. Es hat sich infolgedessen noch niemals einer wünschen müssen, mich loszuwerden. Ich war solchen Einfällen mit der Erfüllung stets um wenigstens einen Tag voraus. Das hieß gleichzeitig aber auch, dass er keinen Anspruch auf irgendeine Pension hatte. Leben ohne Netz. Ja. Mhm. Also musste er arbeiten als Autor. Ich meine jetzt als Romancier. Da tat er sich schwerer und hatte dann auch so komplizierte Einfälle, dass er sie gar nicht umsetzen konnte. Von autobiografischen Dingen direkt auszugehen, das war für ihn mit einem merkwürdigen Tabu belegt. Das direkte Erzählen, das schafft er nicht. Das mündlich schon. Mündlich unentwegt. Er sprudelte von Geschichten. Und auf der anderen Seite war es so, wenn wir irgendwo eingeladen waren und wir erzählten irgendein Erlebnis, und ich war ja sehr spontan und fand das wunderbar, wenn ich reden konnte und erzählen konnte, dann unterbrach er mich mittendrin und sagte, nein, also so war das nicht. Du verschwepperst jetzt die Pointe. Und als ich sehr jung war, habe ich immer gedacht, na nu, das war doch ganz anders. Und dann habe ich gemerkt, dass man die Wirklichkeit ebenso wiedergibt, wie man sie selber sieht. Also in diesem Fall Ernst Schnabel. Und das war eben nicht meine Wirklichkeit. Ich glaube, als Kinder hat er euch sicher Geschichten erzählt, als ihr klein wart. Geschichten schon, aber nicht über sich. Nicht über sich und seine Reisen. Damit verschwand er in seinem Arbeitszimmer. Und dann hörte ich es im Rundfunk, ja, dann später, ne? Die qualmenden Schornsteine am Horizont der Lübecker Bucht waren das Zeichen, dass er bald nach Hause kommen würde. Und so plötzlich, wie sie in einer Wolke verschwanden, war auch er wieder fort. Wir durchforsteten das angeschwemmte Strandgut nach Planken, Kanistern, Korken und nach Flaschen mit Post von ihm. Bilderbücher schickte er uns, mit Meerwasser gemalt und in Segeltuch gebunden. Corinna Schnabel, ein Brief zum 90. Geburtstag meines Vaters. Ist nicht an diesem Gedanken etwas dran, dass er als dieser auf alles neugierige Reisende in einer Zeit lebte oder in einer Welt lebte, die ihm sozusagen unter den Füßen wegschmolz? der Vorgang des Reisens war ja für ihn auch ganz wichtig. Ja, aber diese Sprünge, die faszinierten ihn doch auch im Interview mit einem Stern. Nicht, dass das alles so dicht beieinander lag. Das war ja doch auch ein Faszinosum. Einerseits war es ein Faszinosum, was die Technik ermöglichte, und andererseits war es, pathetisch gesagt, eine Art Abgesang auf eine vergangene Welt. Bei dem Feature hat er mir erzählt, er ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo diese Penner-Maschine gestartet ist. Ich glaube, in München, glaube ich. München. Und dann über Athen und weiter. Und dann kam er nach 2,5 Tagen zurück und kam wieder in sein Hotel, und das Zimmermädchen sagte: Um Gottes Willen, Herr Schnabel, ich habe Ihr Bett noch nicht gemacht. Es wird ja oft das Wort männlich gebraucht. Männliche Sicht der Welt, und zwar im tradierten Sinn männlich, also was als männlich galt damals. Ja. Kann man das so nennen? Ja, ich meine, Hemingway war eines seiner großen Vorbilder. Und das geht ja auch in die Richtung. Nie? Er hat also seine femininen Seiten hat er versucht zu verstecken. Wie man das in seiner Generation ja auch gelernt hat. Ja. Ich kann mir denken, dass das für eine Frau auch nicht so ganz einfach war, weil ja diese Männliche auch immer eine Aufforderung zur Bewunderung enthält. Ja, als wir uns dann getrennt haben, das war, weil ich hielt dann auch den Druck, den er auf mich ausübte, nicht mehr aus. Er war halt auch sehr, sehr eifersüchtig, oder er wollte mich halt kontrollieren. Und irgendwann ging das dann leider nicht mehr. Ja. Das waren traurige Jahre. Er war ja Mitglied der Autorenbuchhandlung, und da standen seine Bücher von Anfang an und wurden einfach nicht gekauft. Anke Knieper. Sie hat Schnabel in der letzten Lebensphase oft besucht. Und ich erinnere mich, bei irgendeiner Inventur habe ich auch erst entdeckt, dass im Grunde alle Bücher von Ernesto seit Jahren da schon standen und nicht gekauft wurden. Peter, total überhaupt nicht vorhandener Schriftsteller. Schnabel zieht nicht mehr. Vergessen wurden. Also ich erinnere nochmal, wir haben hier einen Mann, der aus dem Krieg kommt, der also eine enorme formale Karriere in dem Massenmedium der damaligen Zeit, dem Radio, macht, der dann also eine Managementkarriere macht bis zum Intendanten rauf, der dann sich wieder also auf seine schriftstellerische Kompetenz zurückzieht, weil ihn seine Zeit ankotzt. Und jetzt trifft ihn also der Schlag. Peter Leonhard Braun. Er trifft ihn wortwörtlich. Er wird also gezeichnet durch schwerste physische Handicaps. Und du siehst ihn jetzt in einem Zeitraum von 10, 15 Jahren in einem kontinuierlichen äußeren Abstieg. Schnabel geht an Krücken. Schnabel hat seine Wohnung verlassen müssen. Schnabel wohnt jetzt in der Knesebeckstraße, ist von ganz wenigen Menschen betreut. Und er schlägt also dieses Projekt vor. Ja. Kuckuck, ja. Eckermann. Goethe und Eckermann. Und ja. Es passiert also Folgendes, dass Schnabel also an Krücken ins Studio kommt. Er ist fest entschlossen, diese Sendung wie früher selbst zu sprechen. Lindemann, der verständnisvollster Regisseur, den ich je kennengelernt habe, schwingt sich also auf ihn ein, die probieren das, und es kommt zu diesem grauenhaften Moment, dass ein Mensch, der wie das Radio eine Identität gewesen ist, nicht mehr in der Lage ist, seinen eigenen Text zu sprechen. Ja, es war für mich noch etwas schlimmer, weil er sich daran klammerte. Er hatte mir auch gesagt, dass, also das hatte er sich offensichtlich überlegt, wenn ich das jetzt nicht mehr kann, dann bestelle ich mir einen Handwerker, der dreht mir einen Haken in die Decke und dann steige ich auf den Stuhl und hänge mich auf und stoße den Stuhl um. Und also unter diesem Druck stand ich da nun. Wir haben also eine kurze Proben gemacht und dabei hat sich also ganz schnell herausgestellt, dass er also nicht mehr artikulieren konnte. Und Schnabel? Ja, Schnabel hat sich noch generös verabschiedet, aber man sah die Bitterkeit. Das kannst du doch nachvollziehen. Du bist also denkfähig, du bist empfindungsfähig und du kriegst es nicht mehr raus. Du scheiterst an deiner eigenen Verkrüppeltheit. Und das ist schon eine sehr anrührende Exit-Situation eines großen Mannes. Das hier sind Fotos, die zwei Tage vor seinem Tod aufgenommen wurden. Ach, er war ein liebenswerter, krantiger Mann. Er war wirklich sowas von liebenswert und konnte so herzlich auch sein. Und ja, ich habe ihn einfach sehr, sehr gemocht. Ich mochte ihn einfach sehr. Er hatte auch einen Charme immer noch. Er hatte wirklich einen unglaublichen Charme und einen Witz und seine Augen so wach und ironisch. Tolle Fotos. Und Frank Sinatra sieht damals nicht auf. Wirklich. Das muss ein unglaublich gut aussehender Mann gewesen sein. Ich habe ihn eben erst so kennengelernt, nach dem Schlaganfall. Ja, so saß er eben mit seinen Pantoffeln und gegenüber stand der Fernseher und der ist Heiligabend implodiert. Und von der Rosalinde aus haben die Gäste plötzlich Qualm gesehen und sind rüber, haben die Tür eingeschlagen und haben ihn rausgeholt. Kam auch die Feuerwehr und... Die Wohnung sah aus, wie man sich die Hölle vorstellt, nämlich schwarz. Da hat dann draußen ein Container gestanden und das Ganze aufgeweichte hat da drin gelegen. Und da ist alles weg gewesen, woran er zuletzt gearbeitet hat. Was war ihm denn geschehen dabei? Er war gespickt und hatte einen kleinen Schock, aber nahm es sonst mit Fassung und sagte, nun will ich keinen Fernsehapparat mehr haben. Erklärung für Ernst Schnabel habe ich nicht. Er war ja schließlich einer der vier Musketiere unseres Gewerbes, einer der Urväter. Er war auch ein so neugieriger Mensch, wie ich selten jemanden kennengelernt habe. Ich bin der Meinung, dass der Schriftsteller Schnabel noch zu entdecken ist. Mein Nachbar Schnabel starb im Januar 1986. Ich las es in der FAZ. Am vergangenen Sonnabend hat die Berliner Polizei den Schriftsteller Ernst Schnabel in seiner Wohnung tot aufgefunden. Er, der im Alter von 72 Jahren gestorben ist, hat, man muss es leider sagen, seinen Ruhm überlebt. Marcel Reich-Ranitzky. Ernst Schnabel, ein Mann im Wettlauf mit der Zeit. Feature von Helmut Kopetzky. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Hans Zischler und der Autor. Technische Realisation Helmut Kopetzky. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2003.